الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إذا بارك الله فيكم، لأنه كان في عطل في الصوت المرة السابقة، نعيد الحديثين من كتاب الأطعمة من سبل السلام في باب الصيد والذبائح، وثم إن شاء الله نقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. باب الصيد والذبائح، قلنا الصيد يطلق على المصدر وهو التصيد، وعلى كذلك المصيد، والله سبحانه وتعالى أباح الصيد في كتابه سبحانه وتعالى، قال تعالى بشيء من الصيد حكم، قال تعالى وأنتم من الجوارح مكلبين، والآية والعفو والآلة التي يصاد بها إما تكون بحيوان جارح أو تكون بشيء محدد يعني حد، أو المثقل بشيء يعني يستطيع الإنسان أن يذبح فيه أو أن يجرح هذا الحيوان فيه. أبو هريرة رضي الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. الحديث عند البخاري ومسلم. في هذا الحديث المنع عن اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا ما استثني، إلا ما استثني، وهنا في الحديث استثني منها كلب الماشية يعني لحراسة الماشية، وكلب الصيد لأن يصيد، وكلب الزرع هو لحراسة الزرع. فهذه الثلاثة، وطبعا أهل العلم يقولون كذلك أنه لا بأس بكلب الحراسة، وفي زماننا الكلاب التي تؤدي دور مثل مثلا الإنسان الأعمى ما عنده أحد يقوده، فهذا الكلب يقوده، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هناك رواية أخرى، هناك رواية أخرى انتقص من أجره قيراطان، لذلك أهل العلم فصلوا في المسألة، قالوا أنه إذا كان في المدينة فقيراطان، وإذا كان خارجها قيراط واحد، ومنهم من قال قيراط من عمل الليل ومن قيراط من عمل النهار إلى غير ذلك. المهم الأصل أنه الذي يتخذ كلبا غير الكلب الذي استثني فهذا ينقص من أجره، ينقص من أجره. وطبعا اختلف أهل العلم كذلك هنا، هل اقتناء الكلب هو للتحريم أو اقتناء الكلب هو للكراهة؟ فمنهم من يرى التحريم ومنهم من يرى الكراهة. والحديث طبعا دليل على ليس الكراهة وإنما التحريم، لأنه شيء ينقص الأجر، قيراط كلب كبير، فهذا لا يمكن يكون شيئا فقط مكروها، والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. Kapitel von Jagd und was man schlachtet. Jagd im Arabischen, man sagt As-Sayd. Und Jagd, man spricht von der Aktion, das wird von der Handlung, das heißt Jagd. Und auch von der Beute, da sagt man auch Jagd. Das ist auf Arabisch Beute heißt Jagd und Jagd ist Jagd. Also die Handlung und die Beute, das ist das Gleiche dabei. Allah subhanahu wa ta'ala hat darüber gesprochen, in zwei Ayat vom Koran, einmal in Surat al-Ma'ida, Ayat 94 und einmal Ayat 4. Und man kann auf Jagd gehen oder man kann jagen durch ein Tier oder durch etwas, was man schlachtet oder durch etwas, was man schießt. Das wird verletzen oder schlachten oder durch ein Tier. Abu Huraira radhiyallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte, wer einen Hund behält oder besitzt, außer ein Hund, vier Herden von Schafen und so weiter, ein Hund für Jagd oder Jagdhund oder ein Hund für Pflanzen oder für Agrar, sozusagen Wirtschaft. Wer diesen Hund besitzt, außer diesem drei, wird von seinem Lohn ein Qirat weggenommen. Das wird sein Lohn, wird auf ein Qirat weniger. Qirat ist eine Maßeinheit eigentlich, aber hier wird damit gemeint, so, das wird große Anzahl von Hasanat. Das heißt bei Bukhari Muslim. Was bedeutet das? Das heißt, allgemein, man darf keinen Hund besitzen. Außer bei diesen drei, bezüglich des Hadithes, bei diesen drei Arten von Hunden. Und noch dazu sagen die Gelehrten, die Hunde, die eine Funktion haben, zum Beispiel Wachhund, oder zum Beispiel heutzutage in unserer Zeit, diese Hunde, die blinden Leute benutzen, damit sie mit ihnen gehen und zeigen den Weg und so weiter. Oder zum Beispiel dieser Hund, was man heute in Katastrophen benutzt, dass die Hunde die Leute finden unter den Trümmern. Dies, barakallahu fikum, alles, es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Das bedeutet, man kann das haben. Außer aber, zum Beispiel, wenn man was anderes nimmt, für einen anderen Zweck, zum Beispiel Schönheit und ich weiß nicht was, dann wird man von dem Lohn, oder der Lohn wird immer weniger. Es gibt in einer Überlieferung zwei Qirat. Zwei. Das ist einmal Qirat und einmal zwei. Qirat hat der Prophet in einer anderen Überlieferung erklärt, bezüglich Salat al-Janaza, Leichnam, Gebet. Und er sagte, das ist ein großer Berg und in einer Überlieferung wie ein Uhud, wie Berg von Uhud. Das heißt, du verliest jeden Tag wie Berg von Uhud, von Hasanat, von guten Taten, wenn du einen Hund besitzt, außer diese drei, die hier in diesem Hadith erwähnt worden sind. Die Gelehrten natürlich haben unterschiedliche Ansichten. Erstmal heißt das, dass es verboten ist, einen Hund zu besitzen, oder heißt das, dass es unerwünscht ist, einen Hund zu besitzen. Eigentlich das Hadith ist dafür, dass es verboten ist, einen Hund zu besitzen, außer für diese Zwecke, die hier erwähnt worden sind. Dann das zweite, barakallahu fikum, in einer Überlieferung ist Qirat, in dem anderen Qiratan, das ist zweimal. Wie kann man kombinieren? Manche Gelehrten sagen, ja, Qirat ist einmal die Taten des Tages und der andere Qirat Taten von Abend. Die anderen Gelehrten sagen nein. Die sagen, das heißt, wenn das in der Stadt ist, dann verlierst du zweimal. Wenn das außerhalb, dann einmal. Auf jeden Fall, hier kann man nicht klar sagen, hauptsächlich, wir müssen verstehen, wenn man einen Hund besitzt, außer für diese Zwecke, die hier ausgenommen werden, dann verliert man Lohn. Und das ist für uns aber hier wichtig, ist das Thema, dass der Prophet sagte, au Said, das wird oder Jagdhund. Das heißt, man darf mit einem Hund jagen. Und das nächste Hadith wird das klarer. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر غيره عفوا وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهو لفظ مسلم. طبعا الحديث فيه مسائل كثيرة، حديث فيه مسائل كثيرة بارك الله فيكم. المسألة الأولى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت أنت كلمك. هنا قال بعض أهل العلم قالوا لو صاد الكلب لوحده ولم ترسله فما تأكل، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك، أنت ما أرسلته ما قلت له روح صيد. قليل من أهل العلم يقول لا، حتى لو ما أرسلته وصاد فلا بأس، لأنه كون هذا الكلب معلم. فمعنى الكلب المعلم هو الكلب الذي يقال له اجلس تعال اذهب فيسمع الكلام، يعني تعلم. فطبعا هذه المسألة. المسألة الثانية هي ذكر اسم الله عليه. فالكلب المعلم لما يرسل للصيد يرسل باسم الله. المسألة الثالثة إن أمسك عليك فأدرك، يعني إذا صاد شيء وأدركت المصيد أو الصيد أدركته حيا فاذبحه أنت وخلص كل. أما إذا لم تدركه والكلب قد قتله فإذا أكل منه الكلب فلا تأكل، أما إذا لم يأكل منه فكل. فالثالثة أو الرابعة إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر وقد قتل الصيد فلا تأكل، لأنك لا تدري من الأول. وهذا فيه مسألة عظيمة، وهي مسألة إذا شك الإنسان في الذبيحة أو الشك في الصيد هل يأكل ولا لا، بناء على هذا الحديث لا يأكل، لأنه لا يدري إذا هو ميت ولا مذبوح، لا يدري إذا هو حلال أم حرام. إذا قالوا إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فما تأكل، لأنك لا تدري أيهما قتل. أما إذا رميت السهم فقل أيضا بسم الله، يعني الصيد. اليوم طبعا الناس ما تصيد في السهم، تصيد ممكن بالبارودة يعني بالطلقة، فإذا أطلق فيقول أيضا بسم الله. فإذا غاب عليك الصيد، يعني أنت ذهبت بحث ما رأيته غاب، فبعد فترة وجدت الصيد، فوجدت ما وجدت إلا أثر السهم الذي أنت يعني أرسلته أو رميته، فكل إن شئت، يعني إذا أردت كل وإذا أردت ما تأكل. وأنا وجدته غريقا، يعني مثلا هو صاد أو أطلق السهم بسم الله وبعد بحث ما وجد ثم وجد الصيد من طير أو من غير ذلك وجده غريقا فلا يأكل، فلا يأكل. لأنه لماذا لا يأكل؟ هنا مسألة أخرى، لأنه ما يدري إذا هذا الصيد غرق، أي مات غرقا أو مات صيدا. فلو مات صيدا يؤكل، أما لو مات غرقا فلا يجوز له أن يأكله. يعني ممكن يكون فيه حياة فلما نزل في الماء غرق فصار ميتا ما صار صيد. وهذا مرة أخرى في دليل على أنه إذا إنسان عنده شك في اللحم أو شك في الصيد فلا يأكل منه. إجمالا شك في الصيد أو إجمالا في اللحم في الذبح في ما في دليل على ذلك. طبعا ليس في كل شيء، لو شكيت في الماء تشرب ما عندك مشكلة. أما لأنه الأصل في الماء والأصل مثلا في الخضار في الخبز كذا الأصل الحل. أما في الذبح اختلف أهل العلم على قوله، قول يقول الأصل في الذبائح الحل لأنها من الطعام، والأصل في الأطعمة الحل، وقول يقول لا الأصل في الذبائح الذكاء الشرعية، فالأصل في اللحم المنع حتى يذكى، فإذا ما كان يذكى ما يجوز أن تأكل. وهذا سيأتي إن شاء الله فيما بعد. بارك الله فيكم. حديث 1930 Und zwar, barakallahu fikum, Adi ibn Hatim sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du deinen Hund auf Jagd schickst, dann erwähne den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dein Hund etwas jagt und du erreichst diese Beute am Leben, dann schlachte du diese Beute. Wenn du diese Beute erreichst und das ist gestorben, die Beute ist gestorben, getötet, und dein Hund hat davon nicht gegessen, dann isst davon. Wenn aber du einen anderen Hund mit deinem Hund bei dieser Beute siehst und diese Beute ist gestorben, dann darfst du nicht essen, weil du nicht weißt, welcher Hund der Jäger ist. Und wenn du deinen Pfeil schießt, dann erwähne Allah subhanahu wa ta'ala dabei. Und wenn du die Beute nicht findest und später findest du die Beute und du siehst nur die Spuren deines Pfeiles, dann kannst du essen, pass auf, wenn du willst, kannst du essen. Und wenn du die Beute ertrunken oder ertrunken gesehen hast, dann darfst du nicht essen. Das heißt, bei Bukhari Muslim, das ist bei Muslim. Das heißt, barakallahu fikum, es gibt natürlich von diesem Hadith viel, was zu lernen ist. Erstmal, man darf einen Hund auf Jagd schicken. Und das erste Problem ist in diesem Hadith, was natürlich für uns problematisch ist. Das Hadith ist klar eigentlich, aber für uns ist es problematisch. Das steht hier, der Prophet sagte, wenn du deinen Hund schickst. Das heißt, wenn dein Hund allein auf Jagd geht, ohne dass du ihn geschickt hast, was machen wir? Die meisten Gelehrten sagen, man darf davon nicht essen, weil du den Hund nicht geschickt hast. Die anderen sagen, nein, trotzdem, wenn aber dein Hund trainiert ist. Wenn er trainiert ist. Was bedeutet ein trainierter Hund? Also du sagst ihm, komm, der kommt, geh, sitz und so weiter. Aber wenn er wild ist, dann sowieso nicht. Beim Schicken auf Jagd, dann, wenn du deinen Hund schickst, dann erwähnst du Allah. Du sagst, Bismillah. Und du schickst deinen Hund. Wenn du das nicht machst, dann sagen die Gelehrten, du darfst davon nicht essen. Warum? Weil das nicht im Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Andere Gelehrten sagen, das ist nicht unbedingt. Weil sowieso dein Hund ist es sozusagen trainiert. Aber richtig ist, wenn du einen Hund schickst, dann schickst du deinen Hund auf Jagd, Bismillah sagen und dann geht der Hund. Oder rennt. Wenn dein Hund jetzt eine Beute jagt, fängt, wenn du diese Beute erreichst und diese Beute ist noch am Leben, dann schlachtest du, das heißt, du schlachtest das und du kannst davon essen. Wenn du aber diese Beute erreichst und die Beute ist getötet, es gibt leblos, du siehst, wenn dein Hund davon gegessen hat, dann darfst du nicht essen von dieser Beute. Du darfst nicht. Wenn dein Hund nicht gegessen hat, dann darfst du von dieser Beute essen. Wenn du aber jetzt mit deinem Hund noch einen anderen siehst, dann darfst du nicht essen. Warum? Weil du nicht weißt, welcher Hund der Hund ist, der gejagt hat. Aber hier aufpassen nur, wenn der andere Hund auch von einem Moslem ist, und das ist auch Bismillah, dann hier kannst du essen. Weil das von einem Muslim ist. Und der hat auch Bismillah gesagt. Aber das heißt hier, wenn man nicht weiß, welcher Hund das ist. Und das ist ein Beleg. Wenn du Zweifel an Fleisch hast ob das geschlachtet ist oder nicht, ob der Schächter Muslim oder nicht Muslim ist, dann darfst du nicht essen laut dieses Hadithes. Wenn du deinen Pfeil schießt, dann sagst du auch dabei Bismillah. Und wenn du die Beute nicht findest, dann später findest, am Anfang, du suchst, es angenommen, das ist dunkel. Du schießt nach etwas und du suchst, du findest das nicht. Dann am nächsten Tag früh, du kommst, du findest diese Beute und du siehst nur Spur von, oder du siehst nur dein Pfeil oder Spur deines Pfeiles. Das wird durch dein Pfeil ist das, das war diese Beute getötet. Dann kannst du essen, wenn du willst. Wenn du sicher bist, dass es keine anderen Spuren dabei sind. Aber wenn du andere Spuren siehst, dann darfst du nicht. Jetzt, wenn du diese Beute siehst, das ist im Wasser, das wird ertrunken. Du darfst auch nicht essen. Warum? Weil du nicht weißt, ob deine Beute durch dein Pfeil oder durch dein, sage ich jetzt, durch deine vielleicht Instrument für die Jagd getötet worden ist oder durch das Wasser. Es kann sein. Angenommen, überlege dir, es gibt zum Beispiel ein Vogel am neben Wasser und du schießt auf diesen Vogel und dann findest du diesen Vogel im Wasser ertrunken. Dann kannst du nicht, dann weißt du nicht, vielleicht gab es noch Leben und durch das Wasser wurde dieser Vogel getötet. Das darfst du nicht essen, weil das riecht als ertrunkenes Tier, darfst du nicht. Und deshalb, es gibt hier Zweifel. Und wenn du Zweifel hast, dann isst du nicht. Und das sind zwei oder drei Beweise in diesem Hadith. Beim Zweifel sollst du nicht essen von dem Fleisch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den richtigen Weg Islam befestigen. Das haben wir voriges Mal gemacht. Und barakallahu fikum. Voriges Mal gab es Probleme mit dem Ton. Deshalb haben wir heute diesen Unterricht wiederholt.